Girls say I'm pretty fly for a white guy. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. Wir tanzen im Viereck.

Thank you.

fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch einen runterzuholen! Der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch einen runterzuholen!